Was will denn der Staub viel prangen? Was macht er so großen Staub? Kommt in Stolz einhergegangen, was hebt er empor die Haub? Ist er nicht ein Madenaas, ein aus Staub geblasenes Glas? Maden werden, lasst ihn prahlen, ihn zu Staub bald wieder mahlen. Erde bist du, gehst auf Erden, lebst auf Erd und wirst einmal Erde wieder müssen werden. In dem finsteren Erdental, in dem Kot bist du daheim. Kot kommt von dir, Rotz und Schleim, Kot wird aus dir nach dem Leben. Was willst du dich denn erheben? Aus dem Altmärkisch- und Prignitzschen Gesangbuch vom Jahre 1898.